Was sollst du tun, wenn du keine Hilfe mehr hast und nur die Scheiße fühlst? Was sollst du tun, wenn du deine Ehe aber verlierst und nur dein ganzes Geld fast abbrennt? Was sollst du tun? Was sollst du tun? Was hast du tun, wenn der Krieg beginnt und du langsam deine Wunden krepierst? Was hast du tun? Was hast du tun? Was hast du tun?